Also Judenfeindschaft war natürlich da in Russland. Und wenn man sich das Jahr 1917 anguckt, dann gab es eine massive Form von antisemitischer Gewalt im Alltag, pogromartige Ausschreitungen, Pogrome, die, wenn man zahlenmäßig daran gehen will, vor allen Dingen von den Konterrevolutionären begangen wurden, von den Weißen Garden in den Folgejahren im Russischen Bürgerkrieg. Also die gingen erstmal auf das ist ein blöder Ausdruck, aber sie gingen auf das Konto der Gegenseite der Revolution. Aber das ist nicht das ganze Bild. Also es gab auch antisemitische Gewalt von Einheiten der Roten Armee und es gab auch einen Antisemitismus, der sich nicht in dieser Weise geäußert hat, sondern in bestimmten Vorstellungen, Äußerungen. Und worauf ich mich vor allen Dingen in dem Vortrag konzentrieren möchte, ist, wie es bestimmte Vorstellungen, antisemitische Vorstellungen geschafft haben, innerhalb des Marxismus-Leninismus, muss man ja dann für die spätere Zeit sagen, im Marxismus-Leninismus weiter zu bestehen. Also Vorstellungen in der Richtung, Juden sind reich, Juden sind Kapitalisten, Juden sind die Bourgeoisie und damit gewissermaßen auch der, in Anführungszeichen, natürliche Feind der Revolution. Und diese Gemengelage, die versuche ich mit Quellen, die relativ nah dran sind an dem Jahr 1917, genauer in den Blick zu nehmen. Das Ganze morgen am Dienstag, 19 Uhr, im Institut für Zukunft in Leipzig. Nun habe ich ganz vergessen zu erzählen, wer eigentlich Olaf Kistenmacher ist, Historiker, der zum Beispiel zuletzt veröffentlicht hat über den Antisemitismus in der Weimarer Republik, genauer in der KPD, also in der kommunistischen Bewegung der Weimarer Republik. Genau, Olaf, du hast jetzt schon so ein bisschen gesprochen, dass du dich ja in deinem Vortrag vor allen Dingen auseinandersetzen wirst mit dem Antisemitismus nach 1917. Das heißt, das ist ja dann die Zeit der Umwälzung quasi und des Bürgerkrieges, der dann einsetzt. Nun kann ich mir vorstellen, dass es wie eigentlich immer so ist, dass so was wie Antisemitismus nicht vom Himmel fällt, sondern dass es ja eine Vorgeschichte hat. Wir haben das Zarenreich Ende des 19. Jahrhunderts, was so eine seltsame Mischform gewesen ist aus rückständiger Agrarproduktion und doch auch kapitalistischer Modernisierung. Inwiefern war denn im Zarenreich schon moderner Antisemitismus relevant? Also inwiefern gibt es da eine Vorgeschichte? Jetzt kommen wir genau zu den spannenden Fragen, weil es auch noch die offenen Fragen sind, nach meinem bisherigen Kenntnisstand. Also, wir machen das jetzt fest an dem Jahr 1917. Das passiert natürlich nicht in einem Jahr, sondern es findet so etwas statt wie eine Modernisierung auch des Antisemitismus in Russland. Und das in einer Gesellschaft, die eigentlich noch in diesem Sinne keine moderne Gesellschaft ist. Nichtsdestotrotz, also unabhängig jetzt davon, ob es schon eine ausgeprägte kapitalistische Gesellschaft gibt oder eher eine rückständige Gesellschaft, können sich trotzdem so Vorstellungen festsetzen. Es gibt auf der einen Seite die Menschen, die wenig Besitz haben, bis gar keinen Besitz haben, leibeigen sind, die arbeiten müssen, die unterdrückt werden, die ausgebeutet werden. Und es gibt auf der anderen Seite die, die wie auch immer davon profitieren. Und wenn das Weltbild versucht, das so einfach wahrzunehmen, es gibt die Masse der Unterdrückten und es gibt die kleine Gruppe von Herrschenden, dann ist, glaube ich, jedem, der sich ein bisschen mit der Geschichte des Antisemitismus in Europa beschäftigt hat, klar, hier können auch antisemitische Vorstellungen andocken. Und das ist genau das, was sich auch an dem Jahr 1917 zeigt, aber natürlich schon in den Jahren vorher, also auch die Pogrome Ende des 19. Jahrhunderts in Russland, haben diese Motivation, Juden gewissermaßen als Sündenböcke für gesellschaftliche Krisen, für ökonomische Krisen verantwortlich zu machen. Nun kann man sich vielleicht auch nochmal die kommunistische Bewegung im Zarenreich ansehen, wo ich glaube viele Quellen erstmal schon sagen, die Kommunisten, Bolschewiki, auch die Menschewiki, waren eine der wenigen Kräfte, die den Antisemitismus in der Zeit überhaupt bekämpft haben, die sich auch vielleicht eingesetzt haben für eine Emanzipation der Juden. Lenin hat eine Schallplatte aufgenommen, ich glaube so im Revolutionsjahr, unter dem Titel Über die Pogromhetze gegen die Juden. Wir hören mal ganz kurz in diese Schallplatte hinein. Schallplatte anmachen ist nicht so einfach. Антисемитизмом называется распространение вражды к евреям. Когда проклятая царская монархия доживала свое последнее время, она старалась натравить темных рабочих и крестьян на евреев. Царская полиция в союзе с помещиками Die wurde zu Zeiten des Bürgerkriegs 1918-19 verbreitet. Da heißt es unter anderem: Schande über den verfluchten Zarismus, der die Juden gequält und verfolgt hat. Schmach und Schande über den, der Feindschaft gegen die Juden, Hass gegen andere Nationen sät. Nun ist so ein bisschen die These, glaube ich, auch bei deinem Ausführungen, bei deinem Vortrag, dass gerade die Oktoberrevolution, auch gerade der Bürgerkrieg den Antisemitismus nochmal freisetzt. Welche konkreten Formen hat das angenommen? Inwieweit steht es vielleicht auch im Widerspruch zu dem, was zum Beispiel diese Schallplatte aussagt? Also zumindest ein verbales Einsetzen gegen den Antisemitismus. Es ist ja ganz richtig, erstmal die Perspektive zu sagen, wenn es eine gesellschaftliche Kraft in Russland gegeben hat, die ganz entschieden den Antisemitismus bekämpft hat und sich dafür auch Schritte überlegt hat, um den Antisemitismus zu bekämpfen, dann waren es die Bolschewiki. Also diese Schallplatte zeigt das ja sehr deutlich. Es wurden Gesetze erlassen gegen Antisemitismus. Es wurde die Todesstrafe verhängt gegen Pogromisten. Also und Lenin selber hat den Antisemitismus immer verurteilt. Allerdings muss man auch sagen, der Blick auf den Antisemitismus der Bolschewiki war tendenziell der, das ist ein Phänomen der alten Gesellschaft. Und so, insofern wir die alte Gesellschaft überwunden haben, insofern wir das Zarenreich überwunden haben, wird auch dieses Problem verschwinden. Und ich habe ja kürzlich mit Brendan McGeever, einem schottischen Soziologen, ein Interview für die Jungle World geführt, wo er kennt sich sehr viel besser mit der Geschichte aus als ich, wo er darauf hinweist, dass diese Rede möglicherweise auch eine Reaktion ist auf andere Linke, die mit den Bolschewiki zusammengearbeitet haben, die eher linke Sozialrevolutionäre oder Pro-Alezion-Mitglieder gewesen sind, die von Anfang an gesagt haben, hier ist ein großes Problem, eine Gesellschaft im Umbruch, eine gesellschaftliche Krise, die Revolution wird auch vieles Negative hervorbringen, und die sehr, sehr wachsam waren für eine antisemitische Stimmung, die man auch in dem berühmten Buch von John Reed, 10 Tage, die die Welt erschütterten, finden kann. Auch da wird eine bestimmte antisemitische Stimmung auf der Straße nachgezeichnet. Und die geht immer wieder in diese Richtung, Juden sind Profiteure des Elends anderer Menschen. Und Lenins Rede hat dieses Element auch. Also man könnte die Lenin-Rede sogar so interpretieren, Lenin richtet sich nicht nur an die Gegenseite, sondern auch an die eigene Seite und sagt, seht nicht in Juden diejenigen, die immer nur profitieren, sondern seht in ihnen eher Genossinnen und Genossen. Du schreibst in deinem Ankündigungstext zu dem Vortrag am Dienstag, dass es auf beiden Seiten des Bürgerkriegs oder der revolutionären und gegenrevolutionären Parteien, dass es auf beiden Seiten Antisemitismus gegeben hat. Vielleicht können wir noch ein bisschen auf dem einen Pol bleiben, bei den Bolschewiki, weil du in dem Ankündigungstext auch schreibst, dass sich vielleicht das Verhältnis zum Antisemitismus auch nochmal verändert, in dem die Bolschewiki anfangen, sich mit der nationalen Frage auseinanderzusetzen, die nationale Frage aufs Tableau zu heben. Inwiefern gibt es da eine Verbindung zum Antisemitismus? Was hat es damit auf sich? Das ist ein wichtiger Punkt. Also erstmal ist wichtig daran, den Unterschied deutlich zu machen zwischen Westeuropa und Russland. In Westeuropa war das Judentum sehr stark geprägt von dem assimilierten Judentum. Und in Russland war Jüdischsein eine nationale Zugehörigkeit. Das heißt, Jüdinnen und Juden gehörten von der Sichtweise schon vor der Revolution, aber unter den Bolschewiki ganz auf dem Papier, zu einer nationalen Minderheit. Und das sicherte ihnen in der Folge der Revolution auch die Rechte von nationalen Minderheiten zu, nach einer gewissen Übergangsphase. Insofern taucht das Thema Nationalitätenpolitik sofort auf, wenn man sich mit der Frage der jüdischen Minderheit in Russland beschäftigt. Das ist erstmal die Grundbedingung, und ich mache das deutlich, also welche Dimension das hat. Es gibt, darauf werde ich morgen Abend eingehen, es gibt einen Wortwechsel, den Trotzki in seiner Autobiografie erwähnt, als ihn Lenin bittet, den Oberbefehl über die Rote Armee zu übernehmen. Und Trotzki ist sich in dieser Situation bereits der möglichen Gefahr bewusst, dass wenn ein Jude an der Spitze der Roten Armee steht, dass das der Gegenseite ideologisch nutzen kann. Und sagt dann, ja, vielleicht ist das keine kluge Idee. Und Lenin überzeugt ihn dann aber vom Gegenteil. Und das ist genau das, was noch viel klarer oder viel, viel offener in Russland ist als eben in Westeuropa, wo jüdisch sein in dem Sinne eine Privatangelegenheit war. Und hier war es immer eine Angelegenheit, die einen öffentlichen Charakter hat, die in den Papieren stand. Und man musste sich gewissermaßen verstecken, man musste seine Papiere verändern, wenn man über diese Zugehörigkeit nicht sprechen wollte oder die nicht öffentlich machen wollte. Also ein anderes Beispiel ist Isaac Babel, der in seiner berühmten Erzählungssammlung Die Reiterarmee das auch beschreibt, auch diese antisemitische Stimmung beschreibt auf beiden Seiten. Und Isaac Babel schreibt gewissermaßen unter Pseudonym oder ist unter Pseudonym in dieser Kosakeneinheit, die da in Polen Krieg führt auf Seiten der Roten Armee. Vielleicht können wir dann genau sozusagen auf die Seite der Gegenrevolution blicken. Es gab ja verschiedene weiße Armeen, die gegen die Bolschewiki gekämpft haben. Inwiefern ist sozusagen auf dieser Seite der Front, inwiefern sind da antisemitische Ressentiments auch mit in die Frontstellung hineingenommen worden? Also da kommen unzählige Motive, die ja schon Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende alt sind. Die kirchlichen Motive, die Juden als diejenigen, die Jesus verraten haben, was es ja in Westeuropa und überall auf der Welt, wo das Christentum eine dominantere Rolle spielt, verbreitet war. Dann eine eher weltliche Transformation dieses Bildes, die auch in Westeuropa seit dem Mittelalter bestand. Juden haben immer was mit dem Geld zu tun, wie auch schon Judas Jesus verraten hat für diese 30 Silberlinge. Juden, die profitieren, bei Martin Luther gibt es diese Form des Antisemitismus. Also solche Motive gibt es auch in Russland. Und dazu kommt ein schillerndes Bild, und das macht es auch so schwierig, einerseits das Phänomen Antisemitismus zu greifen und andererseits es auf eine oder mehrere Ursachen so zu beschränken. Es ist ein sehr wandelbares Bild, was da produziert wird von Juden. Also sie können gleichermaßen diejenigen sein, die von ökonomischen Krisen finanziell profitieren. Sie sind aber auch zur gleichen Zeit, und das ist ein Widerspruch, aber es, für die Leute, die sowas glauben wollen, ist das kein Widerspruch, zur gleichen Zeit sind sie diejenigen, die Revolution in Gang setzen. Und da kommt ein neues Motiv hinzu. Also die Juden sind diejenigen, die hier die Revolution machen. Es gibt Versuche von weißen Garden innerhalb der Roten Armee, so Spione einzuschleusen, die dann antisemitische Stimmung machen und sagen, ja, ihr kämpft doch hier nur für die Juden Trotzki. Und dann kommen auch noch solche Sachen, ihr kämpft auch für den Juden Lenin. Also es werden auch bewusst falsche Sachen erzählt oder vielleicht werden sie auch geglaubt, aber da kommt dieses Bild des jüdischen Bolschewiki als Neues hinzu. Das kommt auch nicht erst im Jahr 1917, das hat auch schon eine kleine Vorgeschichte, aber so kommen ganz alte Motive und neuere Motive zusammen. Schauen wir vielleicht ein bisschen weiter in die Geschichte. Immer wieder in den Gesprächen, die wir hier in dieser Reihe führen, kommt irgendwann der Punkt, dass man dann über das spricht, was Stalinismus genannt wird, also zum Beispiel die Ermordung all jener, die einstmals angetreten waren, als Kommunisten die Welt zu einem besseren zu verändern. Inwieweit der stalinistische Terror sich auch immer eines Mittels bedient oder eines Motivs bedient, der Judenfeindschaft, um Leute auszuschalten? Das ist gut, dass ihr das ansprecht, weil, also ich kann auch nicht sagen, das ist wissenschaftlich erwiesen, dass es eine Linie gibt, die von 1917 zu 1927 und dann zu 1937 führt. Aber also als These würde ich sagen, man kann sie ziehen, wenn man möchte. Ende der 20er Jahre, als es den ersten offenen Konflikt zwischen der stalinschen Fraktion auf der einen Seite und der Fraktion um Trotzki auf der anderen Seite gibt, gibt es zumindest Hinweise darauf, dass die stalinische Fraktion genau dieses Mittel benutzt und so tut, ja, die Gegenseite, die andere Fraktion innerhalb der Partei, die wird hier von Trotzki, von Sinowjew und Kamenev angeführt, also jüdischen Intellektuellen. Und 10 Jahre später, während der Moskauer Schauprozesse, ist der Hauptangeklagte in Abwesenheit wiederum Leo Trotzki, also wieder der jüdische Bolschewik, und es sind auch viele Jüdinnen und Juden auf der Anklagebank, also wie Karl Radek, wie Grigori Sinowjew, wie Kamenev und so weiter. Das ist aber noch immer ein Thema, also welche Rolle auch der Antisemitismus in diesen Moskauer Prozessen der 30er Jahre spielt, ist es immer noch ein Thema, was nicht ausreichend erforscht ist. Es gibt eine Menge Darstellungen dieses Terrors, die das korrekt beschreiben und überhaupt nicht auf den Aspekt der Judenfeindschaft eingehen. Also es ist anscheinend gut möglich, sich das wissenschaftlich anzugucken und trotzdem nicht diesen Aspekt zu bemerken. Aber ich glaube, dass Trotzki, der das aus dem mexikanischen Exil beobachtet hat und einer der ersten war, der darauf hingewiesen hat, dass es hier womöglich einen antisemitischen Unterton gibt, dass Trotzki damit durchaus recht hatte. Es gab den. Aber der ist sehr schwer zu greifen, weil er nicht explizit gemacht wurde. Sondern plötzlich tauchten die Familiennamen wieder auf. Trotzki wurde nicht mehr Trotzki genannt, sondern wurde Bronstein genannt. Seinem Sohn wurde unterstellt, das Proletariat in Russland vergiften zu wollen. Also sein einer unpolitischer Sohn, der noch in Russland lebte, dem wurde das unterstellt. Er würde Menschen vergiften, wo so antisemitische Anspielungen wie Brunnen vergiften und so weiter wieder hervorkommen. Aber wie gesagt, das sind noch Sachen, die noch weiter erforscht werden müssen. Das gilt, glaube ich, ähnlich auch für eine weitere Phase von stalinistischen Schauprozessen, die dann Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre stattgefunden haben, zum Beispiel die Slansky-Prozesse, wo, wenn man sich das ansieht, häufig ja das Wort des Jüdischen gar nicht auftaucht in den Anklagen, sondern ersetzt wurden eher durch Zionismus, so eine Form von Verschleierung vielleicht auch, dass man es nicht gegen Juden meint, sondern dass man jetzt ein zionistisches Projekt hat, was man irgendwie anklagen möchte, was auch interessant ist, weil anfangs ja der Staat Israel von Sowjetunion-Seite ja eher positiv wahrgenommen wurde mit Waffenlieferungen und so weiter. Es gibt relativ viele Autoren, die aus diesen Zusammenhängen prinzipiell eine Affinität schließen zu, nennen wir es mal, marxistischer Theorie, marxistischer Praxis für den Antisemitismus. Würdest du das nach all den Jahren deiner Forschung, diese Affinität, auch sehen? Also lass mich noch kurz einen Satz sagen zu der Situation nach 1945. Ich glaube, diese Prozesse gegen Rudolf Slansky, gegen Paul Merker in der DDR und was das mit sich gebracht hat, die sind weitaus besser erforscht unter dem Aspekt, welche Rolle der Antisemitismus dort spielt, also durch Soziologen wie Thomas Haury oder Klaus Holz. Das ist weitaus besser erforscht als die Situation während der 30er Jahre in den Moskauer Schauprozessen. Ich glaube, da sind forschungsmäßig noch viel größere Lücken zu der Fragestellung, welche Rolle spielt der Antisemitismus hier. Von der Theorie, um zu deiner grundsätzlichen Frage zu kommen, von der Theorie sehe ich nicht die zwingende Affinität zum Antisemitismus. Also ich sehe immer noch in der marxischen Theorie die Gesellschaftsanalyse, die in der Lage ist, gerade ohne antisemitische Vorstellungen die Welt zu erklären und am besten dagegen gefeit ist, das zu tun. Ich sehe aber in der Geschichte des Realsozialismus zu viel Nähe, als dass ich sagen könnte, all diese Ereignisse sind immer nur Zufälle gewesen.